Hallo zur 84. Folge New Spirit Casters. Das ist korrekt. Podcast. Mit dem Max. Genau. Und dem Tobi. Hallo. Oh Gott. Heute wieder ein Scheiß-Intro. Fantastischer ein. Ja. War geil. War geil, oder? Ja. Wir müssen uns ja auch selbst ein bisschen loben. Ja. Wir alten Whisky-Wissenswichser. Ach, dafür steht www. Ja, www. Haha. Dann könnte ich mir nicht entgehen. Ah, nee, das wäre irgendwie hebräisch für 666 und Teufel und ja. So. Aber das kann man nur erkennen, wenn man den Satan auf dem alten Personalausweis gesehen hat. Ach so, ich habe tatsächlich noch den alten Personalausweis. Ich habe den auch noch. Ja. Wer ist jetzt der Coolste hier? Wir sind die Devil Brothers. Und direkt from the Devil auch unser nächster, wie sagt er, Spirituosenvertreter. Ach so, okay. Ja, Überleitung des Todes. Ja. Aber echt. Ich so, jetzt können wir so ein bisschen so. Erde auf den Podcast schippen ja. Und dann ist auch gut. Hey, ja, Ben Ronach. Genau, 10 Jahre alt. Von der Spaceheit. Spaceheit. Ja. Von der Spaceheit bis zur Skyline. Gibt in London, in Schottland überhaupt irgendeine Skyline? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, aber die ist voll mit Schafen auf so einem Hügel. Und dann kannst du so die Silhouetten sehen. Okay. Ja, ich habe eben irgendwie was gelesen von Sherry Cars. Ich schenke mal aus hier. Oder so. Aber ich finde das gerade nicht mehr. Das ist natürlich vorteilhaft. Ja, auf jeden Fall irgendwie 35 Pfund hier auf der Seite. Ein Schnapper. Was denn? Hier auf der anderen Seite. Glaube ich. Ah ja, genau. 4/5 Bourbon und 1/5 Sherry Cask. Bevor, also in, von den 9 Jahren. So. Okay. Also. Genau. Ja, sind wir mal gespannt. Habe ich relativ leicht in Erinnerung. Denn auch dieser Whisky okay. Eine milde Spende oder eine milde Gabe des Whisky-Stammtisch Trier. Ja. Ohne die wir, glaube ich, nur ein Drittel der Folgen hätten. Selbst wir schon länger auf dem Trockendock. Ja. Ah, das ist auch wieder Whisky-Stammtisch, ja. Und Blind-Tasting. Und ich habe was Feines besorgt. Ah, sowas richtig, richtig Gutes. Ja, ich bin schon am Riechen, deswegen konnte ich darauf jetzt nichts mehr antworten. Ich will jetzt auch, ja gut, die Folge kommt eh nicht vor Samstag, sind wir ehrlich. Ich habe nämlich, war irgendwie im Aldi die letzte Flasche im Regal von so einer Sonderspirituosen-Aktion. Und irgendwie Teachers, blablub, für irgendwie 8 Euro. Jetzt habe ich ganz demonstrativ meinen Kopf geschüttelt, aber das ist ja im Podcast schwer zu hören. Ich bringe aber noch den Inchmoon mit, den wir hier auch schon mal probiert haben. Okay, also es ist nur ein Gag. Ist nur so ein Gag quasi, ja. Aber ich dachte mir... Und für mal so einen Whisky-Cola zu trinken. Ich habe eben in der Küche gesehen, da standen auch so kleine Cola-Flaschen. Ja, genau, die nehme ich immer mit auf die Arbeit. In den Flachmann. Ja, ah. Schön. Guckst du immer dich so um? Ah ne, du machst ja mit Alkohol. Da braucht man es ja nicht zu schämen dafür, wenn man trinkt. Vielleicht bin ich auch schon so ein bisschen komisch eben gewesen, weil ich schon 2 Sekt auf der Arbeit getrunken habe. Probiert. Getrunken. Okay. Ja. Oh, lustigste Story. Egal. Wir riechen mal. Ja, wir riechen mal in den Whisky hinein, weil wir sind ja hier ein Whisky-Podcast. Es verflüchtigt sich jetzt so ein bisschen, aber ganz am Anfang hatte ich so ein bisschen Banane. Banane? Ja. Ist deswegen mir gerade so präsent, und deswegen haue ich das so direkt raus, weil das so selten einfach ist. Ich glaube, so gut wie nie. Lafroy Quarter Cask ist für mich die größte Bananennote im Whisky-Spektrum so bis jetzt. So leicht, so, also Banane riecht, also so tatsächlich Bananenfruchtfleisch, nicht jetzt irgendwie ein Bananenaroma, sondern so sehr gedämpft, sage ich mal, also so Bananenfruchtfleisch riecht jetzt nicht nach irrsinnig viel, wenn du das nicht nochmal irgendwie pürierst oder was weiß ich, brätst oder keine Ahnung, was auch immer mal mit Bananen halt macht. Aber wie gesagt, es verflüchtigt sich ein bisschen. Ich finde, es wird etwas, kräutiger. Ja, so trockene Kräuter. Irgendwie so. Gibt doch so trockene Kräutersäckchen, die so Duft versprühen. Ja. So was irgendwie. Ich frage mich gerade, ob das, ja, dahingehend dann so ein bisschen Lavendel vielleicht? Ja. Aber alles sehr fein, also muss ich sagen. Also es ist nicht sehr intensiv, dieser Whisky. Nee. Es ist immer so, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also ein bisschen verhalten, ja, leicht, ja. Halt so besser halt. Aber auch so eine Süße schon, die so ein bisschen, also so eine krautige Süße. Mhm. Weißt du? Ja, so, wobei, so, aber ich glaube, was du so mit leicht meinst, würde ich halt mit trocken beschreiben. Oder trocken, also nicht so, ja, fruchtig, blumig, kräutig, so, sondern ja, so. Pappig, warm auf die Fresse, sondern sehr, eher so trocken. Also ich würde jetzt auch erwarten, dass der relativ trocken schmeckt, so. Vom Geruch her. Hm. Probieren mal. Wir probieren mal, ja. Ja, finde ich, kommt auch gut im Geschmack. Mhm. Auch am trocken. Anfang ganz, ganz stark im ersten Moment. Ja. Und hinten raus dann auch nochmal. Zwischendrin aber so eine angenehme, leichte Süße. Auch mit so ein bisschen Frucht. Schon aber alles auch Kräuter, finde ich. Mhm. Also schon. Und so eine malzige Trockenheit. Also so. Ja. Malzig, holzig, Whisky-Trockenheit schon. Nicht, gar nicht pappig oder sowas, also, oder extrem, so klebrig übertrieben, sondern. Nee. Alles sehr trocken und feingliedrig. Ja, ja. Und ich finde ein sehr, sehr langes Finish, gerade für einen Whisky, der 10 Jahre alt ist, der nicht Fassstärke hat, der irgendwie, und da auch sehr trocken. Und, unheimlich viel Speichelfluss entwickelt sich da, finde ich. Ja. Regt der ganz stark an. Sherry finde ich jetzt noch nicht so, habe ich bisher noch gar nicht so. Ist auch sehr wenig Sherry Cask gefinisht. Aber durchaus lecker. Ja. Auch wenn gut, man so dieses Fruchtige, das glaube ich, kann man schon ganz gut so Richtung Sherry attributieren. Also so da wird mir jetzt auch keine andere Frucht sich direkt so aufdrängen. Banane habe ich jetzt auch vielleicht noch ganz minimal so in der Nase, aber ist nicht mehr, war wie gesagt eher so ein erster Impuls, der eben kurz aufkam. Aber ja, doch, die ist schon noch so ein bisschen da für mich gerade. Ja, aber das Ganze wieder schön umsäuselt mit diesen Kräutern. Ja. Mal zwei probieren nochmal, ja. Ja. Ähnlich wie der erste. Also was nicht negativ ist. Nee. Ich fand den jetzt irgendwie beim zweiten Schluck deutlich malziger nochmal. Ja. Das hatte ich beim ersten Mal nicht so extrem. Aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ja, also ganz viel Neues habe ich da jetzt im zweiten mal probieren. Nicht außer, dass halt eben das Malzige für mich stärker rauskam. Malzig, ja. Ohne, dass die anderen Geschmackssachen so verloren gegangen sind. Also immer noch diese Kräutrigkeit, auch gerade finde ich im Abgang und auch immer noch so ein bisschen dieses Leichtfruchtige, das ist nicht verloren gegangen. Ja. Aber das Malz kam gerade irgendwie sehr, sehr stark und kräftig irgendwie im Mund nochmal zur Geltung. Was ich aber sehr schön fand. Also ich finde den gerade allgemein recht lecker. Ist wirklich sehr lecker, ja. Also ist jetzt nichts, was irgendwie, ich sag mal, super besonders ist oder so. Also ist einfach ein guter Mittelklasse-Whisky, der super schmeckt, schön abgerundet ist. Ich finde, der schmeckt auch nicht nach 10 Jahren. Der schmeckt älter irgendwie. Ja, so. Irgendwie älter, bisschen. Also der verkauft sich viel, nach. So. Der verkauft sich wertiger, als er. Der ist da ja auch nicht unwert, also als die Parameter das so sagen würden. zehn Jahre, also auch der Preis jetzt nicht so hoch, also da würdest du jetzt nicht so viel erwarten. Ich finde den richtig, richtig gut. Jetzt hier irgendwie 46 Euro bei ja, aber wenn du mir erzählst, jemand will dafür 100 Euro haben bei den aktuellen Whiskypreisen, dann würde ich sagen, okay, ich würde dafür keine 100 Euro hinlegen, aber, der könnte ich verstehe, wo das krasser, herkommt. Ja, krasser vermarktet werden. Ja. Aber ja, stimmt auf jeden Fall. Schmeckt mir sehr gut, wirklich. Also schmeckt mir auch sehr gut. Tatsächlich. War ja auch, also ich finde, Ben Rommach ist so ein bisschen, also die sind lange Zeit an mir vorbeigegangen, so als Distiller. Ja, aber, weil die auch jetzt nicht so krass irgendwie im also das ist keine der ersten Destillen, auf die du jetzt stößt, wenn du anfängst, Whisky zu trinken irgendwie. Aber ich finde die immer, also alles, was ich jetzt probiert habe von denen, immer durchaus solide, auch immer lecker. Und ich muss sagen, ich mag das Design von denen, weil das so sehr schlicht, irgendwie keine großen Schnörkel drauf, außer halt dieser Ben Rommach-Schriftzug, der so ein bisschen verschnörkelt ist, aber nicht zu viel. Und also alles sehr schlicht, wenig Farbe, finde ich gut. Also mir gefällt das so vom Design. Ja. Und natürlich kauft ja auch das Auge immer so ein bisschen mit. Da wäre meine Frage, ist das die Standardabfüllung von denen? Oder? Die haben so also eine richtige Standardabfüllung. Okay, okay. Ich guck mal hier einfach, ich klicke mal einen Reiter höher. 10, 15, 10 gibt es auch als Fassstärke, den 10-Jährigen. Der ist bestimmt auch sehr interessant. Der Peat Smoke, den habe ich auch mal probiert, der ist sehr, sehr lecker. Den Organic, der steht auf der Wunschliste für 2016. Das nehme ich tatsächlich Bio-Whisky. Okay. Eine 5-jährige Abfüllung, da brauchen wir aber auch, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, die haben gar nicht so viel. Also so ein paar Jahresabfüllungen. Was haben sie hier noch? Organic? Ne, das war ja der, wo ich eben gesagt habe. Ja. War wahrscheinlich eine Neuauflage davon. Genau. Nee, tatsächlich, aber auch so ein Whisky, wo ich sagen würde, den würde ich auch kaufen. Ja. Zu dem Preis, bei dem, was er bietet. Weil das ein Whisky, der ist auch nicht, wie viele Whiskys, die wir probieren, wo sagt, schön mal getrunken zu haben, sondern den würde ich mir auch durchaus. Kannst du mir vorstellen, einfach öfter zu trinken. Mal trinken. So. Weil ich ja eigentlich nie trinke außerhalb vom Podcast, oder Whisky wirklich fast nie trinke außerhalb vom Podcast. Ist natürlich trotzdem an für sich Blödsinn. Also jetzt aktuell kann es ja auch wieder ändern. Ja, aber ich muss auch sagen, so außerhalb des Podcasts ist dieses vermehrte Whisky trinken auch nicht so. Aber ich, selten, vielleicht selten einmal im Monat bei mir tatsächlich. Ich würde mal gern nochmal auf so irgendwie eine Messe, Verkostung, irgendwie sowas fahren, wo man einfach so ein bisschen, also sowas wie halt so eine Weinverkostung nur mit Whisky. Okay. Einfach um mal ein bisschen nochmal was rumzuprobieren und nochmal den Horizont ein bisschen zu erweitern. Weil so eine Flasche kaufen finde ich halt auch wieder. Ja, das übliche Problem, was machst du halt mit so einer ganzen Flasche? Stimmt. Ist immer ein bisschen schwierig. Also finde ich, weil... Ja, klar. Ich kann ja abends auch die ganze Zeit die Sachen bei mir auch noch stehen. Also die Sachen so. Ich habe, glaube ich, 3 Flaschen Whisky gerade offene zu Hause, aber ja auch schon lang. Also gut, der Vetternkellen, Karen ist fast leer, aber trotzdem steht da, also ist schon noch ein bisschen was drin, aber... Dann habe ich noch den Lafroy Quarter Cask und einen Lagavulin. Ja. So. Ich habe gerade auch so ein kleines Déjà-vu, weil wir irgendwie fast jede Folge sagen, ja, wir trinken ja nie so viel Whisky. Ja, ist aber halt echt wahr. Das ist echt wahr, seit über einem Jahr oder so offen. Ah, und den Tom and Toll habe ich auch noch, stimmt. Ah, der ist 4. Auch lecker. Ja, auch lecker, aber so sind so leckere Sachen. Aber ich trinke ist halt auch irgendwie allgemein Schnaps, selten. Und ich habe irgendwie auch so ein bisschen... Auch irgendwie, ja, auch bei einem, wenn Tasting wäre, du trinkst ja nicht immer alles, sondern du spuckst natürlich auch. Ja. Aber trotzdem irgendwie so die Vorstellung, viel und auch unterschiedliche Spirituosen, sag ich jetzt mal, auch wenn es gute sind, nacheinander so zu probieren oder in Anführungszeichen zu trinken, finde ich irgendwie momentan sehr unattraktiv. Ich weiß nicht warum. Okay. Nee, so mal ein, ja, gut, an Silvester Mezcal waren auch eher 2, 3, aber ja, der war aber auch, aber es war halt auch einer so. Es könnte auch, aber so ganz viel so, also Whisky oder Schnaps in Anführungszeichen probieren, auf einen Schlag, an einem Abend, finde ich irgendwie momentan, ja, habe ich so überhaupt kein Bedürfnis, das mal zu machen, sondern eher so ein bisschen eine leichte Abneigung dagegen. So, ich trinke ja immer noch gern Whisky, aber halt sehr, sehr reduziert immer so ein. Auch einfach so von der Geschmacksintensität her, ja. Ja, ich gehe da ganz anders irgendwie an die. Für mich würde sich eine Flasche nicht lohnen, weil ich eher Reiz daran habe, möglichst viele verschiedene zu probieren, um den Horizont zu erweitern. So, möglichst viele unterschiedliche Whiskys, also möglichst breites Band halt zu haben. Und da auch gerne schon auch nochmal in so einer Verkostung. Also ich gehe ja jetzt auch wieder auf den Stammtisch, weil es halt einfach immer lustig so. Also ich mag das sehr. Ja, ich war jetzt schon wieder ewig nicht da und ist ja auch ganz böse gemeint. Also jetzt morgen zum Beispiel, ja übermorgen, oder wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich schon gestern, aber ist ja auch egal. also jetzt dann in zwei Tagen ist ja der nächste Stammtisch und Asen hat NFL-Playoffs und das hat für mich einfach einen größeren Stellenwert gerade. Aber und ich mag ja eigentlich auch die Leute und es ist immer super angenehm gewesen, aber einfach so die Vorstellung da zu sitzen und schon als zentralen Punkt da so viel Whisky zu probieren, reizt mich gerade nicht so, weil das wäre mir einfach zu viel, glaube ich, auf einen Schlag irgendwie. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, ich sag's. Also, solange du hier als tragende... Ja. Solange du hier nicht aufhörst zu saufen, dann ist also okay, nee. Ja, wäre halt schade. Es ist halt auch schön, so jede Woche einen Whisky zu probieren, und dann ist eigentlich auch wieder gut, so. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ist ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall noch eine große Wunschliste für 2016. Ich kadern immer mal was ran. Ja. Und trotzdem aber werde ich mir den merken, um nochmal zum Whisky zurückzukommen, zum Ben Romach. Ja, falls ich irgendwann mal meine Flaschen leer habe, und dann denke ich, hätte nochmal gern was, vor allen Dingen vielleicht auch was ein bisschen anders ist, weil sowohl Tom & Toll als auch Lagavulin als auch Lafroy haben natürlich alle auch Rauch. Mal einfach irgendwie was Space-Heiliges oder so. Ja, dann werde ich mich an diesen Whisky erinnern und da vielleicht mal auch mir dann ein Fläschchen gönnen oder zum Geburtstag schenken lassen. Was weiß ich. Ja. Sehr schön. Ja, der ist auch tatsächlich einfach gut. Genau. Ein Plus hier für uns. Schon ein bisschen über der Kategorie, was haben wir mal, Einsteiger-Whiskys um die 30 Euro. Mhm. Der liegt ja schon irgendwie Mitte 40. Aber trotzdem Empfehlung von uns. Ja. Also für den Preis. Da hat man Hochpreisigeres, durchaus Schlechteres. Was lachst du? Komm, hauen einfach raus. Ja, das so ein bisschen wie auf so Ü30-Partys. Auch Mitte 40 kann man sich nochmal umstauen. Ja, genau. Aber Achtung, immer eine Armlänge Abstand vor Fremdherren. Können wir das Thema bitte ausklammern oder hast du das auf deinen Nee, das habe ich tatsächlich nicht auf der Liste, weil ich habe gar keinen Bock darüber zu reden. Ich nämlich auch nicht. Und ich glaube, da ist auch schon so ziemlich alles Grundlegende drüber gesagt und geschrieben worden. Weil da einfach gar nicht so viel krass zu diskutieren ist. Ja, ich kann als wenn man halbwegs Menschverstand hat. So. Als mein Tipp noch, also was meine Meinung ziemlich widerspiegelt, ist der Artikel von Sascha Lobo in dem Spiegel, den ich auch irgendwie geteilt habe. Da zum Beispiel. Oder halt auch ein anderer. Also ich habe den gelesen, ich habe auch gedacht, ja stimmt, aber ich hatte vorher schon zwei oder drei Artikel gelesen, die im Prinzip genau das gleiche gesagt haben, weil es halt einfach gesunder Menschenverstand ist. Genau. Also ich habe den halt irgendwie so als erstes gelesen und dann ist auch gut. Also, Spacken gibt's genug, auch 2016. Ja. Gut. Kommen wir zu einem anderen Thema, oder? Ich weiß nicht. Möchtest du oder möchte ich? Du hast gesagt, du hast Themen für heute. Fang du doch einfach mal an, ja. Und zwar auch ein Thema, was irgendwie durch meine Twitter-Blase sehr viel ging. Auch durch die Radio Nukular Jahresrückblick, den ich auf Patreon gehört habe, was quasi ein Brückenschlag dazu ist, weil es geht um Unterstützung kreativ Schaffender oder ich sag mal nicht nur kreativ Schaffender, sondern auch so Sachen wie Podcasts, auch Amateur-Podcasts und sowas, was jetzt überhaupt nicht irgendwie so ein Hint sein soll, ja, schmeißt uns mal was in den Hut. Das macht schon immer der Whisky Stammtisch Trier ganz gut und auch so. Warum hast du jetzt Podcasts unabhängig von kreativen behandelt. Ja, weil viele Leute da immer sagen, ja, kreativ, das sind Leute, die malen oder irgendwie singen oder so. Ja. Aber ich würde Podcasts auch in kreativ schaffend reinhauen. Aber um das nochmal klarzustellen für die Hörer, dass ich auch Podcast oder eigentlich explizit Podcasts meine, weil darum geht's mir jetzt. Wie viel passieren muss, müsste das irgendjemanden, der malt, auf Patreon unterstütze, aber das wäre was anderes. Ich würde halt höchstens jemanden unterstützen, der eine coole Comic-Idee hat. Ja, gut, klar. Ja, ist. Aber jemand, der meint, ja, keine Ahnung, ich studiere irgendwie Grafikdesign und brauche Geld, um mir tolles Bild zu malen. Ja. Den würde ich nicht unterstützen. Okay. Ja. Sollte übrigens damit gar nicht so krass auch ausdrücken, dass unser Podcast jetzt wahnsinnig viel mit Kreativität zu tun hat, aber es gibt ja auch Podcasts, die da nochmal ganz anders funktionieren. Ja, ich will, das soll halt auch nicht auf die Hörer kommen. Ja, wir sind hier auch krass kreativ, meist uns mal irgendwie unterstützen. Sind wir natürlich schon. Natürlich würden wir uns freuen, weil wir sind ja auch am Aufstocken, equipmentmäßig und so und Server und bla und das zahlt sich ja nicht von selbst, aber das übernehmen wir auch gerne, ohne dass jetzt irgendwie, ja, egal. Aus dem Schuh komme ich jetzt eh nicht mehr gut raus. Ja, steht dir aber. Steht mir. Ja, so High Heels stehen mir einfach. Ja. Ja, wo ich drauf hin wollte, und zwar, wie auch der Chris von Radio Nukular gesagt hat, irgendwie, dass es um Unterstützung bei Podcasts geht, worüber man sich sehr freut und was ja auch viele Kosten deckt, was aber auch sehr kontrovers diskutiert wird, wie man das jetzt gerade an dem Typ, wie heißt der, von nicht lustig sieht. Wie heißt denn der Typ? Nochmal. Ich weiß nicht. Ich Sascha weiß nicht. Irgendwas? Sascha kann irgendwas, sein, ne? Auf jeden Fall dieser nicht lustig Comics, die kennen wir. Und der will ja über Kickstarter eine Comic-Serie, also eine Zeichentrickserie produzieren. Hat dafür super krass Hate kassiert. Und auch der Bastian Bartoschek, den man vielleicht kennt, der ja auch Podcasts macht und zum Spiel. Der jetzt sogar so weit geht, dass er seinen Podcast über eine, also hinter eine Paywall stellt. Also du kriegst erst Content, wenn du bezahlst. Mhm. Ja, und da wollte ich einfach mal, das wollte ich einfach mal so in den Raum werfen, weil ich bin auf der einen Seite schon sehr dafür, Podcasts zu unterstützen, was ich jetzt auch seit 2016 nochmal mehr tue finanziell als 2015, weil ich einfach in Aussicht habe, mehr Geld zu verdienen und mehr Geld zur Verfügung zu haben. Ich unterstütze auch, glaube ich, nicht ganz 10, also noch einstellig, aber fast 10 Podcasts auf Patreon. Ach, doch, so viel. Und werf auch, naja, alle schon auch nur noch so einen 1-2-Euro-Betrag. Ja, gut, klar, aber trotzdem. Dann habe ich das wird ja bei den meisten Podcasts auch schon reichen. Ja. Um da, ja. Eben. Wenn jeder Hörer das machen würde, so rum. Ich sag mal, wir haben irgendwie einen knappen, fast dreistelligen Hörerzahl. Wenn da jeder 1 Euro im Monat geben würde, wäre für uns schon super krass. Bescheuert. Wäre komplett bescheuert. Also wirklich. Ja. Wäre wirklich absolut krank. So. Ja, und dann habe ich 5 Euro Flatter im Monat, die ich verflattere. Also wo ich immer mal so ein Flatter gefällt und das wird ja dann aufgeteilt. Okay. Sind das Podcasts, die du aktiv hörst? Das sind alles Podcasts, die ich aktiv höre. Weil ich flatter immer nur eine Folge, die ich auch gehört habe. Ich meine jetzt auch bei Patreon. Und bei Patreon unterstütze Auxilla, die ich höre, Radio Nukular, Rumblepack, die Medienkuh, die ich höre. Jetzt habe ich den Bartoschek mal geflattert, weil ich einfach auch da oder Patreon unterstützt, weil ich da interessiert bin, was jetzt da kommt. Mhm. Und weil ich eine Postkarte krieg. Sau cool. Wen unterstützt du denn noch? Deine Mutter. Ah, und Christoph Gaffel, den unterstütze ich sogar als höchst, also mit sehr viel mehr als die anderen, weil ich den sehr schätze. Und weil er. Und bei mir ist immer so eine Sache, je mehr Leute den Podcast unterstützen, desto weniger Geld schmeiße ich rein. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist irgendwie eine ganz komische, auf der einen Seite irgendwie eine komische Art, das logisch zu. Aber keine Ahnung, so ein Christoph Raffelt, der irgendwie 20 Euro im Monat kriegt, den unterstütze ich halt lieber mit mehr als jemanden, der halt 3.000 kriegt, obwohl natürlich wahrscheinlich die Kosten für den, der 3.000 kriegt, in Bezug auf was bezahlt werden muss. Also ja, kommt halt drauf an. Ja. Wenn du dich jetzt in Bezug halt, um es mal beim Namen zu nennen, zu Radio Nukular machst, die Jungs haben ja auch in der Patreon-Jahresnachlese erzählt, dass es da auch darum geht, einfach den Leuten, die da Cover für den Podcast machen, die Leute, die den Cover machen, zu bezahlen, etc. etc. Natürlich, die nutzen ja die 3.000 Euro im Monat, oder Dollar sind es ja, das, nutzen die ja dafür, um Leute zu bezahlen. Dann auch eine krasse Sache, dass die ja auch viel in Vorleistung treten, wie zum Beispiel der Max erzählt hat, wenn er da Merchandise raushaut, das tritt er ja erstmal in Vorleistung. Und das ist halt schon ein fünfstelliger Betrag, der erstmal vorausbezahlt wird. Ja. Einfach so irgendwie. Und das finde ich, ist in Deutschland noch irgendwie recht komisch, diese Kostenloskultur. Also Podcast ist super, dass das ein kostenloses Medium ist. Soll es auch immer bleiben, finde ich. Wo ich nachher noch zu kommen. Aber keine Ahnung, ich denke, niemand würde sich einen Zacken aus der Krone brechen, mal im Monat ein Bier nicht zu trinken, sondern das seinen Podcast oder seinen Podcasts, die er hört, in den Hut zu werfen. Ja. Das ist sicherlich richtig. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen die Differenz aufmachen, weil ich höre relativ viele amerikanische Podcasts, englischsprachige Podcasts. Ja, da ist, glaube ich, anders, oder? Da ist sehr, sehr oft einfach auch Werbung mit drin. Also da hat sich in den USA so ein bisschen das Konzept etabliert, dass du Leute hast, die die halt im Prinzip als Sponsoren des Podcasts gelten und quasi eine Werbenachricht von demjenigen, der den Podcast, der dem Podcast aufnimmt, vorgelesen wird. Oder halt so das Produkt tatsächlich einfach von demjenigen beworben wird, auch der den Podcast macht. Also ich sag jetzt mal dumm, so wie Radiowerbung bei einem privaten Sender, oder? Nee, weil da spricht die Radiowerbung ja jemand anderes. Das ist ja ein Spot, der eingespielt wird. Bei der Podcast-Geschichte ist meistens so, dass derjenige halt irgendwann am Anfang oder am Ende oder auch durchaus oft auch zwischendrin mal einmal, zweimal pro Sendung vorliest. Zum Beispiel Stamps.com. Ja, also oder nochmal, also Bill Simmons Podcast höre ich, es hat Sport, Popkultur so ein bisschen. Der gute Mann hat irgendwie sechsstellige Hörerzahlen oder siebenstellige zum Teil, aber trotzdem, da ist dann zum Beispiel Subway oder Stamps.com, so eine Webseite, wo du halt so Postetiketten und Briefmarken ausdrucken kannst. Ja. Und er erzählt dir dann in der Folge irgendwann zwischendrin kurz, wie viel geil das doch ist oder wie sehr er es hasst, zur Post zu gehen, um da sich anzustellen und auf Briefmarken zu warten. Aber das ist halt alles Teil der Werbebotschaft. Ja. Vorgelesen von der Person, deren Podcast du aber hörst. Ja. Also ist schon so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Der Holger Klein hat auch mal im Realitätsabgleich mit dem Tobi drüber geredet und sich da auch so ein bisschen, ja, also der Holger Klein findet es zum Beispiel super problematisch. Ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil der jemand verkauft, er fängt ein Produkt super geil und du weißt halt auf jeden Fall Werbung. Findet er das wirklich geil oder nicht? Ja. Ist in dem Fall für mich ein bisschen zweitrangig. Finde ich auch schwierig. Also diese Sache mit, ich werde von Firmen gesponsert oder so. Ja. Finde ich, ist aber halt, wie gesagt, nochmal was ganz anderes, wie wenn du von deinen Hörern unterstützt wirst. So. Ich finde zum, also. Ja, deswegen wollte ich auch zu dem Punkt kommen. Genau. Da würde ich nichts unterstützen. Ja. Also, weil da denke ich mir, okay, das wird halt über, das ist ein anderes System. Da würde ich nie auf die Idee kommen, selbst wenn die jetzt irgendwie eine Kampagne starten würden, da zu unterstützen, wenn es sich jetzt wirklich nur um den Podcast dreht. Wenn es jetzt für ein anderes Projekt wäre, wäre das was anderes, aber um den Podcast quasi weiterzumachen. Einfach weil ich, weil ich da nicht auf die Idee kommen würde, weil da ist ja einfach eine Art da, wie die Geld verdienen, auch dadurch, dass mir die Botschaft, die Werbebotschaft zukommt. Wobei auch da, glaube ich, bei den meisten Podcasts, die ich höre aus den USA, oft halt eben nochmal auch andere Produktionsarten und auch durchaus Produktionsqualitäten oft dahinter stehen. So, dass es nicht an einer Person hängt, sondern dahinter eben noch Produktionsteams im Hintergrund stehen. Und da halt irgendwo auch dann ein Stück weit mehr Geld vielleicht reinkommen muss. Eben, gibt ja auch Leute, die dann, keine Ahnung, die machen die Webseite, Social Media, machen Audioproduktion. Ich sag mal, das fällt ja im deutschen Amateursegment oder also im deutschen, also ich glaube 90% der deutschen Podcasts da, die machen auch ihren ganzen anderen Scheiß selbst. So. Ja. Das hat auch tatsächlich auch nochmal so eine Abstufung, wenn mir jemand glaubhaft vermittelt, dass das existenzieller Teil seines Lebensunterhaltes ist, dann bin ich, glaube ich, auch eher gewillt, da nochmal zu unterstützen. Weißt du, wie ich meine? Also ich will jetzt nicht, aber ich bin ja selber Hobby-Podcaster, ja, oder wir. Und ich wäre auch da nicht abgeneigt, einen Podcast, den ich viel höre, zu unterstützen. Aber wenn mir jemand wirklich auch sagt, okay, ich mache das und es Teil meines Lebensunterhaltes, dass ich das mache, dann, ja, und das ist halt nicht ein Hobby und das ist für mich glaubhaft, dann bin ich dann noch stärker geneigt zu unterstützen einfach. Okay. Weil ich dann denke, okay, die Person ist halt tatsächlich drauf angewiesen und wäre nicht im Zweifelsfall, hätte nicht im Zweifelsfall noch einen anderen Job, sag ich mal, den die Person eigentlich macht. Ja gut, ich finde halt auch den Gedanke schön zu sagen, ja, da macht jemand ein Hobby, dem unterstütze ich so, dass er vielleicht, keine Ahnung, einmal im Jahr mit seiner Familie seinen Familienurlaub durch sein Hobby finanzieren kann oder so. Also wenn man jetzt hochdenkt. Okay. Also, dass du sagst, keine Ahnung, der kann durch seine Podcast-Spenden, die er von Hörern kriegt, über das Jahr so viel ansparen oder so, oder schmeißt das in einen Topf und sagt, ah ja, cool, ich habe jetzt hier irgendwie 2000 Euro übers Jahr gekriegt, ich fahre jetzt mit meiner Family weg. So, also das finde ich auch irgendwie ein schöner Anreiz, okay, sag ich mal. So, also ja, so stelle ich mir das in meinem lustigen, ja, naiven Gehirn vor. Ja, das würde ich, glaube ich, echt anders. Also anders sehen, der Gedankengang käme nicht. Ich würde ja die Person unterstützen, weil ich mich dafür kenntlich zeigen will, dass die Person was macht, was ich höre und ja, oder was ich konsumiere und was mir Spaß bereitet. Aber da wäre der Aspekt für mich nicht gegeben, weil ich mir, also weil ich nicht denken würde, okay, aber ich unterstütze damit auch, dass der Mensch seinen Lebensunterhalt verdient. Sondern wenn er das tatsächlich nur als Hobby macht, und dann auf der Schiene auch bleibt. Also das ist natürlich bei Podcasts auch schwierig so. Also wo fängt es an und wo geht es über? Wo oft viele professionelle Podcaster, sage ich mal, die haben ja auch mehrere Sachen. Die sind ja so freiberuflich unterwegs. Mhm. Keine Ahnung, der Holger Klein ist ja im Radio angestellt, macht aber auch noch über Frint, wo er sehr viel verdient. Sehr viel. Also sehr viel in Bezug auf seinen Lebensunterhalt. Ja. Nicht sehr viel in Bezug einen auf hohen sehr Anteil viel Geld. Seines ja. Lebens. Ja. Klar, ist dann halt auch schwierig. Klar. Oder ja. Ja, also deswegen habe ich das gemeint. Deswegen finde ich es auch gut, wenn Leute es transparent machen. Also gerade ein Holger Klein redet ja auch oft drüber, also über so Sachen wie Podcast, Monetarisierung etc. Ja, genau. Und macht es ja auch einfach transparent, wie wichtig diese Einnahmen sind. Und ja, bei Radio Nukular ist das auch ähnlich. Ja. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass Podcaster das machen, damit ich das weiß. Und das heißt nicht, wenn jemand sagt, ey, ich mache den Podcast nur zum Hobby, dass der von mir nichts kriegt. Aber vielleicht wird es dann auch tatsächlich anders funktionieren. Also da wäre ich vielleicht dann eher dabei und würde tatsächlich einmalig was spenden. Ja, okay. Einfach, weil ich denke, okay, damit kann der vielleicht einmal das in sein Budget für Erweiterung von der Technik oder so verwenden. Ja, klar. Oder halt einmal ja den Server bezahlen. Und bei Leuten, wo ich weiß, den bin ich eher geneigt, so eine monatliche Zusicherung zu geben, Geld von mir zu bekommen. Ja, okay. Oder einen kleinen Teil, ja. Guter, damit die monatlich damit planen können, weil die müssen monatlich damit planen. Ja. Und das hängt vielleicht bei mir auch so ein bisschen damit zusammen. Ich betreibe ja selber noch nebenbei ein Hobby, was mich viel, viel, viel mehr Geld kostet als Podcasten, also Football spielen. Ja. Einfach durch Vereinsgebühren, die ja auch die Auswärtsfahrten mit decken, die Ausrüstung, die ich da kaufe, und öfter mal erneuern muss, etc., etc. Und da machst du die Rechnung gar nicht auf, was mich das kostet. Also weil mir das so viel Spaß macht. Gut, da stecke ich doch viel mehr Zeit rein als ins Podcasten jetzt. Und ich bin halt auch durchaus gewillt, für ein Hobby Geld auszugeben, was mir Spaß macht. Ja, klar. Also ich glaube, das sind und bin deswegen, also hab nicht so dieses, okay, jemand, der das als Hobby macht, das ist schön, wenn der sich von seinem Hobby was dann noch leisten kann, was gar nichts damit zu tun hat. So der Gedankengang käme für mich nicht, also der ist für mich nicht wichtig oder der wäre bei mir einfach nicht so vorhanden. Sondern wenn ich einen Hobby-Podcast unterstütze, dann weil ich den Podcast gerne höre und selber davon was habe und mich dafür kenntlich zeige. Ja, okay. Ja. Gut, auf jeden Fall irgendwie die Message, unterstützt eure Podcasts. Aber ja, und nicht nur Podcasts, ne? Also es ist jetzt natürlich formatbedingt recht podcastlastig geworden, aber ja, auch drüber hinaus. Ja. Also Wobei ich jetzt auch tatsächlich gar nicht irgendwie sowas, so ein Projekt habe oder so. Also ich habe jetzt kein Kickstarter-Backing bei irgendwelchen Spielen oder Comics oder so. Ja, stimmt. Habe ich auch nicht. Oder gibt ja auch irgendwie super coole Erfindungen, die du irgendwie mit Kickstarter... Sowas habe ich irgendwie nicht. Ja, aber das ist auch so weit weg irgendwie. Ist tatsächlich weit weg. Also ich finde das super cool, wenn Leute irgendwie so eine krasse Erfindung haben. Irgendwie, da siehst du ja immer mal was auf Kickstarter. Aber das ist für mich irgendwie so weit weg. So, also ich weiß nicht, so dieses... Ja, was ist denn jetzt, wenn ich das kaufe da auf Kickstarter für, keine Ahnung, $100, $200? Ist das dann praktikabel? Kommt das an bei mir? Also habe ich da auch was nochmal? Auch wenn ich die Idee cool finde? Das ist nochmal irgendwie was anderes. Also ich sag jetzt so rein materielle Dinge, wenn jetzt irgendwie jemand da, keine Ahnung, sag mal, ein Hoverboard gekickstartet hat vor 10 Jahren oder so. Da weiß ich aber zum Beispiel auch nicht, mach ich das nicht, weil ich mir die Informationen nicht zukommt, auch über Projekte. Also es kann ja auch jemand, könnte ja jemand über Kickstarter ein Buch finanzieren, was ich gerne lesen will. Wobei auch schwierig ist, weil ein Buch schreiben kann ja auch ewig dauern. Also, ja, beziehungsweise macht er auch, also vielleicht ist da oder vielleicht so ein bisschen, den, das Buch schon da geschrieben ist, oder also so den das selbst verlegen oder etc. Aber vielleicht ist da auch so ein bisschen die Angst, ja, also kann ja auch jeder so ein Kickstarter-Ding aufmachen. Was kriege ich nachher raus, wenn ich sage, ich gebe den 10 Euro? Also, aber da muss ich sagen, durch so ein Verlag ist halt schon auch nochmal ein bisschen was vorgefiltert. Das habe ich oft bei Platten, also hier Mucke zum Auflegen. Ich gucke mir eigentlich hauptsächlich nur die Vinyl-Releases an. Selbst wenn ich die dann nochmal digital mir hole. Weil einfach durch so ein Label schon einiges vorgefiltert ist, was wirklich, also keine auf Beatport, das ist so eine Seite, wo du halt nur digital auch Songs veröffentlichen kannst oder so. Da kommen irgendwie im Monat 3000 Dubstep-Songs raus. Ja. Und da ist halt irgendwie 90% Scheiße. Ja. Und durch so ein Label ist halt schon mal so ein Filter da, weil wenn du was auf eine Schallplatte presst, dann muss es mindestens mal so gut sein, dass du davon ausgehst, dass die Kosten deckt. Ja, das wäre dann aber zum Beispiel bei so einer Kickstarter-Kampagne auch ein Beispiel, was für mich vielleicht interessant wäre, auch wenn ich super selten Brettspiele spiele. Ein geiles Brettspiel, was vielleicht was sehr speziell wäre, aber für mich dann super interessant, würde ich vielleicht auch backen für 10 Euro oder so. Und dann wäre es jetzt auch stimmt. Da ist halt die Sache, habe ich überhaupt keine Ahnung, ob, also es gibt bestimmt ganz viele Brettspiele oder auch coole Kartenspiele, was weiß ich, die sich da irgendwie backen lassen, wo ich vielleicht, oder bei Kickstarter sind, wo ich jetzt gerade keine Ahnung habe, weil ich mich jetzt auch nicht offensiv informiere, aber das kommt ja auch nicht zu mir irgendwie. Das hat auch noch so ein Problem und ich bin jetzt nicht mal irgendwo weit weg von dem ganzen Geschehen. Ich weiß ja schon mal, was Kickstarter ist, wie so Sachen funktionieren. Trotzdem habe ich keine Ahnung, was gerade da vielleicht für mich interessant wäre. Und da wäre es dann auch so ein bisschen die Aufgabe und das ist, glaube ich, bei Kickstarter auch ein großes Problem gewesen, gerade auch bei Videospielen. Es hat eine Zeit lang super geboomt. Ja. Der Leute, die das machen, das ist nämlich Teil des Konzepts, mir Wasserstandsmeldungen zu geben und mir auch im Vorfeld schon mal zu, weil ich bin dann Investor, Kleinstinvestor, aber ich bin trotzdem dann Investor. Trotzdem. Und im Investor musst du klar machen, was du willst und einen Plan zeigen. Und da muss man natürlich dann auch, bevor man alles vielleicht unterstützt, gucken, ey, erkenne ich da einen Plan und einen sinnvollen Plan, wo auch was rauskommen kann, wo ich nicht nachher denke, scheiße, 10 Euro weggeworfen. Aber manchmal sollte man vielleicht Leute auch einfach ein bisschen unterstützen, wenn man die Idee cool findet, einfach damit Leute es trauen, was zu machen. Und nicht denken, kann man eh nichts machen, lass mal irgendwie was Mainstreaming ausdenken. Wenn es halt nur eine dumme Antwort auf einen Twitter-Feed oder irgendwie dumme Kommentar unter einer Facebook-Post ist. Also das finde ich ist schon manchmal gibt das irgendwie geiles Feedback. So. Mhm. Also wenn du einfach mal sagst, das ist cool, was du machst. So, also, und wenn es nur halt nur echt so ein Einliner Kack-Post ist. Aber irgendwie hat man, also sobald du halt irgendwie so ein bisschen Rückmeldung kriegst von jemandem Fremden, der nicht irgendwie deine Freundin, Freunde, Familie oder so ist, ist es schon irgendwie krass, so. Also, finde ich immer. Ja. habe ich jetzt hier zum Beispiel, also unsere zwei super Facebook Bros, Fanboys, Marcel und Olaf. Also immer wenn ich sehe, ja geil, liken die neue Folge, ist immer so ja, einer so, ach, geil, so, weißt du? Ja. Auf jeden Fall mal zwei Typen, die sich eine Stunde Kacke anhören von uns, weißt du? Nee, also, weißt du, ja, ist ja krass. Ist ja keine Kacke, also. Ja, nee, also. Ja. Weißt du, wie ich meine? Muss wirklich. Ja, nee, aber auch da kann man ja dann offensiv damit umgehen. Also, wer das gut findet, der kann ja auch unterstützen. Genau. Also, wenn es halt nur über Likes also, ist und Bekanntheitsgrad gesagt, oder irgendjemand am anderen erzählen, hör mal da rein. Hör mal da rein. Sache, also. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie das Thema angefangen, ja, weil ich jetzt unbedingt hier unsere große Patreon-Kampagne starten will, obwohl wir eine Patreon-Seite haben. Ja, geil. Naja, es ist halt nur so, ja, war mal so ein Gedanke. Weil halt gerade echt diese Diskussion nochmal sehr krass aufgeflammt ist, gerade wegen dem Bartoschek, der, wie gesagt, auch hinter einer Paywall sich jetzt versteckt. Weil ich übrigens dann trotzdem auch nicht gut finde. Also, ich finde, wenn du halt so ein Format wie Podcast machst auch, Podcast ist irgendwie einfach für mich auch eine Sache von freier Verfügbarkeit und ja, irgendwie so schon so eine Sache, die halt irgendwie für mich die Szene auch ausmacht, dieses, ja, ich gebe was frei, meine Gedanken, meine Arbeit, meine Kreativität, mein, ja, halt einen Podcast machen und lasse dem Hörer auch die Freiheit zu sagen, ja, dem gebe ich was oder dem gebe ich halt nichts. So. Also, und dann über eine Sache zu sagen, ja, du kriegst halt nur Content, der kann ja auch scheiße sein, aber du musst trotzdem dafür zahlen, ist dann auch schon wieder so eine, ja, finde ich auch nicht die richtige Herangehensweise. Ja, da kommt es immer, finde ich, auch so ein bisschen drauf an. Ich finde es okay, ältere, also gut, das ist jetzt bei so einem Podcast wie unserem, der relativ aktuell sich immer oder oft auf aktuelle Dinge bezieht, nicht so interessant oder nicht so eine Möglichkeit. Aber wenn du zum Beispiel irgendwie einen Podcast hast, der sich wirklich mit, es gibt zum Beispiel Soziopod oder sowas. Ja, also irgendwas, was wirklich Themen behandelt, da vielleicht mehrere ältere Folgen zusammenzupacken und als Paket zu verkaufen, finde ich tatsächlich nicht so dramatisch. Aber die neuen Folgen quasi kostenlos sind, wenn das nicht dann wieder drauf aufbaut, finde ich legitim. Solange dem Hörer die Möglichkeit gelassen wird, sich aktuell auch einfach zu informieren, wie oder was kommt in diesem Podcast vor, wie funktioniert der, ist der gut, gefällt der oder nicht mehr, ist der gut, gefällt der mir, ist der was für mich, und dann die Möglichkeit nach einer Zeit für älteren Content, der eben nicht an Aktualität gebunden ist. Also, selbst wenn wir jetzt super erfolgreich wären, bei uns würde es einfach keinen Sinn machen, weil ja, der würde schon Geld ausgeben für einen Podcast, der sich vorrangig mit der Flüchtlingskrise auseinandersetzt. Gut, die ist noch länger aktuell, scheiß Beispiel, aber mit irgendeinem Thema von vor 2 Jahren beschäftigt, das jetzt gerade nicht mehr aktuell ist, das interessiert ja kein Mensch. Aber wenn irgendwo ein Thema tatsächlich umfangreich und auch mit verbunden dann mit Recherche etc., abgehandelt worden ist und dann kannst du natürlich dann finde ich, ist es durchaus eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, auch da finde ich es dann immer gut, wenn die aktuellen Sachen zumindest für eine bestimmte Zeit einfach frei zur Verfügung stehen, ja, um diesem ganzen Podcast oder Sinn hinter dem Podcast, was da so dahinter steht, auch noch da dahingehend zu entsprechen. Gibt es ja auch so ein ähnliches Modell. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das genau zusammensetzt. Gibt doch wie heißt das? Jetzt wird mir meine Freundin gleich von hinten in den Rücken treten, weil ich das nicht weiß. Massengeschmack TV oder so. Heißt das, die machen so Fernsehsachen. Mhm. Also auch mehrere Formate in so einem Fernsehpaket. Ja, ja. Und du kannst einzelne Sachen kostenlos gucken. Du kannst aber auch so Pakete kaufen und kriegst dann halt den vollen Inhalt. Ja. Sowas finde ich halt auch ganz cool. Da kannst du halt schon mal so reingucken und sehen, was auf mich wartet und ob es sich für mich lohnt, ein Paket zu kaufen, sage ich mal so. Ja. Sowas finde ich auch ganz cool. Aber ja, das komplett hinter einem Bezahlmodell zu stecken, finde ich nicht so ganz cool. Was jetzt natürlich auch wieder widersprüchlich zu meinem Handeln ist, weil ich habe ja jetzt mal gesagt, ich unterstütze mal den Bartoschek. Weil ich einfach auch so ein bisschen interessiert bin ich natürlich schon, weil der Typ ist halt schon ganz cool. So und ja. Ja, du verknüpfst natürlich auch daran die Erwartung, wenn da jetzt Geld verlangt wird, dass vielleicht da was kommt, was nicht das ist, was du auch kostenlos haben kannst woanders. Weil jemand, der Geld für was verlangt, der muss dir irgendwas bieten, was du nicht kostenlos woanders bekommst. Ja, ich erwarte auf jeden Fall irgendwas Im besten Fall, weil sonst wirst du ja deine Unterstützung relativ schnell wahrscheinlich abschalten. Ja, und das geht bei Patreon ja auch relativ gut und unkompliziert, nämlich mit einem Blick. Und dadurch wird es natürlich auch interessant. Und weil das ja da auch für deinen finanziellen Rahmen um recht kleine Beträge geht, ist es ja ganz, ganz spannend auch, sich da quasi mal dazu hinreißen zu lassen, ohne zu wissen, was vielleicht genau kommt, mal ein paar Euro zu investieren und mit der Spannung zu spielen. Die 2 Euro im Monat tun mir jetzt nicht so ultra weh. Genau, und du kannst halt relativ schnell weh, du bist halt nicht im Vertrag drin. Ja, genau. Ist halt kein Jamba Spar-Abo. Im Jamba-Monats-Podcast-Abo. Okay. Ja, 27 Minuten über das Thema geredet. Ja. Hashtag Meta. Hashtag Meta. Ja, aber vielleicht hat mich halt die Woche auch beschäftigt, weil halt auch dieses großes Ziel für 2016 von mir war, 3.000 Euro auf Patreon einzusammeln. 3.000 Euro auf Patreon einzusammeln und mit Sabrina in die Karibik zu fliegen. Quatsch. Coco Jumbo. Genau, und dann trinke ich auch nur noch auf so Kokosnüssen. Pina Coladas, die mir von heißen Weibern in Kokosnuss-Bikinis gebracht werden. Ja, ah, Gott. Am Stadtstrand Bottrop. In so einem, wie heißen diese komischen Dinger, diese Schwimmbäder, diese Tropical Island. Oh, Tropical Gott, Island. Auch so die dümmste Schwimmbaderfindung ever, geil, oder? Tropenschwimmbad in Brandenburg. Ja, also könnten wir auch nichts Schöneres vorstellen. Wo ich mal den Sonntag packe ich Mandy ein. Und dann fahre ich schön in Tropical Island mir die Flutlichtsonne auf den Pelz scheinen lassen. mega dumm. Mega dumm so. Mega dumm. Ja. Ja. Hast du noch ein Thema? Tatsächlich habe ich noch ein Thema, was mir irgendwie vor 2 Tagen einfach mal eingefallen ist. Ja. Und ich glaube, wir haben das so am Rande schon mal behandelt, aber da ging es, glaube ich, auch eher so um die nähere Zukunft. Und zwar Thema Reiseziele. Ach so. Ich möchte es aber gerne weiterfassen. Ich dachte, du bist schwanger. Nee. Aber das hatten wir auch schon mal. Also aber, du warst öfter schon mal schwanger. Ja. Genau. Reiseziele. Und zwar so ganz allgemein so. Also auch jetzt so nicht, will ich in den nächsten Jahren unbedingt mal hin. Also ich will in 10 Jahren mal nicht. Da und dahin. Ja, irgendwie, irgendwann mal. So. Ja. Ich will unbedingt mal nach... Hau raus. Aktuelles Thema sogar, weil ich für 2017 hatten wir ja, das 2016 wird es ja nicht klappen, 2017 unsere super Kanu-Tour. Ja. Und irgendwie hat mein Ausbilder davon auch Wind gekriegt und er würde super gerne mit. Also wir hätten unseren 4. Mann quasi. Oder hatten wir den nicht schon? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Er würde auf jeden Fall super gerne mit. Und das auf jeden Fall so nach den Reisezielen, die ich 2016 mir erfüllen werde, wie auf jeden Fall mal so ein langes Wochenende nach Barcelona, nach Irland und irgendwo sonst nochmal so ein Städtetrip, ist 2017 höchste Priorität diese Kanu-Tour in Schweden. Also so wirklich geplante, absolut, also alles 2017 wird sich da rumplanen. Okay. Ja, ich will das unbedingt machen. Und wenn ich ich habe gesehen, man kann auch allein mit dem Kajak fahren. Ja. Und wenn ich allein Kajak fahre, da durch die Seenplatte und vom Bären gefressen. Ich muss dann in 10 Jahren die Dokumentation über dein tragisches Verschwinden filmen. Und die kommt dann auf Netflix. Netflix Production. Ja, genau. Ja. Weil ich mir irgendwie in Schweden für 200 Euro eine Flasche Whisky gekauft habe, die allein getrunken habe. Und mit einem Bären zusammen und dann gab es ein Eifersuchtsdrama. Und dann bin ich mit dem Kajak verschollen. Genau, dann hat jemand die Schlüssel dahin... Ah, du hast noch keinen Making of a Murderer gesehen, oder? Nee. Das ist so eine Netflix-Produktion über jemanden, der unschuldig angeklagt ist. Habe ich auch bisher nur 5 Folgen von gesehen. Können wir vielleicht demnächst mal drüber reden, aber da habe ich jetzt gerade drauf angespielt. Es gibt auch noch so eine neue Serie geben, irgendwie von den, ähnlich wie The Wire. Okay, naja, keine Ahnung. Demnächst. Ja, wir kommen mal zurück zum Thema Reiseziele. Ja. Okay, das war jetzt aber alles... trotzdem immer noch nah. Ja, nah. Also sowohl geografisch als auch zeitlich irgendwie. Gibt es sowas, wo man jetzt sagt, also, okay, ich erzähle einfach das beispielhaft, wie ich, glaube ich, auch drauf gekommen bin. Ich habe irgendwo ein Bild gesehen. Es war einfach ein geiles Foto. Ich weiß gar nicht, war irgendwie auf Twitter oder so. Vom Mond? Nee, so. Aus Japan, aber nicht so volle überfüllte Städte Japan, sondern irgendwie halt so geil herbstliche, also so ein Tempel und herbstliche Bäume und Sonnenuntergang Japan. Ja, das... Da habe ich gedacht, na, Japan würde ich echt gern mal. Ja. Irgendwann noch so. Aber genau sowas, worauf ich hinaus wollte, so irgendwann mal, weil ich... Ja, muss jetzt nicht dringend nach Japan. Ich würde auch gerne. Ist halt auch teuer. Mal so schon eine Asienreise machen und auch Japan natürlich da mit eingeschlossen. Aber ich will halt eigentlich, ich will es vermeiden, in asiatische Großstädte zu reisen, sondern will mehr so aufs Land, durch so Reisfelder, Terrassen, Berglandschaften und dann auf Minen aus dem Vietnamkrieg tappen. Ja. Weil, keine Ahnung, so japanische Großstadt zum Beispiel, wo überall blinkende Lichter sind und komische Kuschelcafés und Katzencafés und viel zu laute, bunte Mädchen und so, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber mal so ein Dorf mit so einem Tempel, wo es geilen grünen Tee gibt. Das ist eigentlich mega rassistisch, dass man immer von Tempeln erzählt, sobald mal irgendwas. Andererseits, die rennen ja hier auch in den Dom, ne? Ja. Aber, ja. Also, Ich glaube nicht, dass so ein Japaner anders von Deutschland wird. Ja, ich will unbedingt mal aufs Oktoberfest. Ja, aber trotzdem ist ja eigentlich total mega dumm. Die dumme Logik. Aber die Vorstellung setze ich fest. Ich finde es halt nur ganz interessant, weil mich interessiert zum Beispiel der ganze Rest von Asien überhaupt nicht. Auch Südostasien, kann es natürlich auch noch ändern, aber aus meiner aktuellen Südostasien so. Wie sie alle nach Singapur wollen und in Thailand waren. Ja, gut, und das interessiert mich eigentlich auch. Alter! Und dann in diesen riesen Städten und in Kuala Lumpur und, was mich interessieren würde, wäre noch Indonesien? Nee, auch Indonesien. Warum und denn nicht? Indien und China. Ja, Indien interessiert mich zum Beispiel auch nicht. Völlig egal. Nach Indien fahren die Leute eh nur, um sich am Elend der Welt zu ergötzen. Andere Kulturen kennenzulernen, wird es dann verpackt. Nee, ich weiß, die interessiert mich einfach nicht. Aber jeder findet es total geil, so. Ah, das ist so. Und Singapur. Das interessiert mich wirklich nicht. Also das vielleicht, aber Japan irgendwie schon. Ist vielleicht sowas Ähnliches wie für dich. Japan wäre für mich Russland. Also ich will unbedingt gerne mal nach Russland. Aber auch nicht so Moskau so, sondern eher so, ja, keine Ahnung, so. Gulag in Sibirien. Genau. Erlebnisurlaub. Biwaken in Sibirien. Würdest du gerne mit der Transep fahren? Ja, auch mal. Also schon auch so Hinterwäldler Russland. Okay. Weißt du, so richtig krass. Und mal nach St. Petersburg würde ich super gern. Mhm. Dann habe ich habe mal irgendwann, da war halt, keine Ahnung, war zu meiner WoW-Zeit, habe ich mal eine Doku gesehen. Also nach Norden. So ein bisschen. So einmal schön. Man muss in Russland wohl auch Bärensteak essen können. Und ich will unbedingt mal ein Bärensteak essen. Wow. Okay. Einfach mal so ultra einfach abwegig und politisch korrekt. Der größte Scheiß ist aber. Mal so Bären, also keine Ahnung, Russland, weil natürlich sind die irgendwie alle total strange drauf, der Präsident ist ein Spacko und da ist auch nicht alles geil, aber an sich alle Russen und Osteuropäer, die ich mal so in meinem Leben kennengelernt habe, sind auch echt nette, lustige Typen und haben auch echt lustige Sitten und so. Also sie sind alle schon auch recht herzlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Russland cool ist. Okay. Südkorea fände ich, glaube ich, auch ganz interessant. Aber dann würde es tatsächlich Japan trotzdem durchziehen. Ja, aber auch so dieses Stadtding. Ich würde mir das nicht eine ganze Zeit geben und noch nur kurz, aber doch für so 2-3 Tage. Zum Beispiel auch so das Dümmste, wo ich niemals hin will, ist Dubai. Ja, interessiert mich wirklich ein Scheiß. Saudi-Arabien. So. Was für eine Kacke. Was willst du denn da? Da kannst du eh nur drin in komischen Shopping-Malls sein, weil draußen 500.000 Grad warm ist. Aber auch Afrika zum Beispiel interessiert mich auch nicht wirklich. So, würde ich sagen, würde ich auf keinen Fall hinfahren, so. Aber es reizt mich einfach irgendwie. Weißt du, weil irgendwie so Wildlife kannst du eh, jede Doku ist geiler für dich, weil du mehr Wildlife siehst als live. So. Was mich echt auch noch interessiert, wäre mal Neuseeland, nicht Neuseeland, der fährt auch wieder. Der wurde halt der Ringe gedreht. Ja, das ist so eine Scheiße. Und der Hobbit. Kaufe ich mir für 60 Euro so eine Kackkarte, um in das Kack-Hobbit-Dorf zu laufen. Nee, aber tatsächlich da wegen Weinbau natürlich. Weil es halt ganz anders ist als hier. Ja. Und Südamerika wäre auch noch so. Chile, Argentinien. Ja, fände ich auch. Sowas. Südamerika finde ich auch mal ganz interessant. Und dann aber auch noch. Aber nicht Brasilien. Nee, warum auch immer Brasilien nicht? Nee, aber Chile und Argentinien. Was ja, das? Weil ich einfach Bolivien besser Spanisch als Portugiesisch ja, spreche. So. Nee, aber ist auch super subjektiv. Ne? Ich will jetzt auch ja, keinen Mann machen, der nach Singapur subjektiv fährt, ihr Affen. Und atme schon wieder aus. Nee, aber es, tatsächlich, ich kann das auch gar nicht logisch begründen. Ne? Ja, natürlich. Ich kann einfach nur sagen, da will ich nicht hin. Ja. Oder da will ich hin. Wie zum Beispiel ja auch Amerika das Größte für dich ist, war, bleib, ich will eher nach Kanada. Genau. Nach Kanada würde ich auch ganz gern, aber ungefähr in USA alleine gibt es, glaube ich, noch so 25 Städte oder Stellen, wo ich hin will. Interessiert mich auch zu scheiß, muss ich sagen. Und ich war ja gerade erst da. Also gerade nach New York so. Vor allem. Ich war in New York vor 5 Monaten. Ich will unbedingt nach New York, so. Also auf der Prioritätenliste steht New York schon wieder irgendwo so auf Platz 5. Keine Ahnung, weil es irgendeine Zahl. Aber relativ weit oben. Okay. Weil die Stadt so geil ist. Ja, nee, ja aber sonst, keine Ahnung, New Orleans will ich ultra gern hin. Nach Seattle würde ich sau gern mal. Dann Kalifornien, nicht nach L.A., aber San Francisco, so. California, verstehst du? Bisschen surfen gehen. Nee, keine Ahnung, aber irgendwie ist da bestimmt auch total geil. Ja, super viele Stellen, die für mich einfach voll interessant wären. Nee, interessiert mich nicht so. Meine höchste Prioritätsstadt ist jetzt erstmal Barcelona. Da will ich unbedingt sehr gerne nochmal hin, weil ich war ja auch erst einmal da und ich fand Barcelona super geil. Dann so die skandinavischen Städte, ja, Stockholm, Oslo. Skandinavien auch. Skandinavien viel an sich. Ja. Finnland, Norwegen. Ja. Aber das ist ja auch relativ gut machbar. Und super, super hoch in der Priorität auf jeden Fall. Island, Reykjavik. Okay. Irgendwie immer nur Reiseziele, wo du schon warst. Ich war gerade nicht in Island. Nee, ich durfte damals, das war, weil ich in Schottland war. Man durfte nur in der Oberstufe nicht an jeder Spaßfahrt mitmachen. Nee, ich war auf Schottland auch. Ja, dort. Schottland natürlich auch großes Reiseziel. Isle of Skye. Mein Plan mit dem Wohnwagen so 2-3 Wochen durch Schottland. Ja. Das in Schottland die eine Sache. Aber welches Land auf der Welt ist für so einen Wohnwagentrip denn geiler geeignet als die USA? Keins. Wie gern ich das mal da machen würde. Aber da ist natürlich auch viel Strecke zu bezahlen. Mein Vater, der ist irgendwie 6 Monate durch die USA mit diesen Bussen gefahren. Ja. Greyhound. Okay. Heißt die so, ja. Ja, ja. Ja. Greyhound. Stimme aus dem Off. Ja. Ja, und halt so Work and Travel mäßig so ein bisschen. Ja, aber Work and Travel ist auch nichts, was für mich in Frage kommt. Da bin ich kein Mensch für. Ich mache entweder Travel oder ich mache Work daheim, aber. Ja, ich würde also, halt super, super. Ja, so Weinmäßig, weil wenn man halt Wein macht, klar, aber. Also Flying Winemaker mäßig so. Da wäre halt die Südhalbkugel super. Du musst einfach mal einen Red Bull trinken. Deine Mutter kann mal einen Red Bull trinken. Die ist 60, die kriegt direkt einen Herzinfarkt. Das wäre halt geil, dann könnte ich auf der Nordhalbkugel ganz normal meine normalen Arbeitsstelle machen, meinen Herbst im Herbst. Ja. Und dann auf der Südhalbkugel Work and Travel, da ist halt der Herbst im Frühjahr. Das wär, würde sich halt fantastisch überschneiden, so. Ohne hier alles aufgeben zu müssen, weil, also so eine feste Stelle hier ist halt schon geil. Ja. Vor allem in Betracht auf meine zukünftige Lebensplanung mit Familie und Haus. Ja. Und mögliche Reiseziele, die man mal ansteuern will. Ja. Ja, kommt auf jeden Fall. Deswegen, Hint auf das Chapter davor, ordentlich was in die Päckchen werfen. Genau. Damit der Max nicht. Vielleicht wenigstens mal nach Luxemburg. Können wir uns wenigstens vielleicht mal in Luxemburg ein Whisky kaufen. Das wäre schon mal was. Da wäre ich auch sehr dankbar für. Nee, ja. Wir sind ja schon super froh, dass uns der Whisky-Stammtisch Trier immer mit ordentlich Samples unterstützt. Ja. Das ist sehr großartig. Sehr schön. Dafür nochmal ein Dank. haben wir quasi die Stunde ungefähr voll gemacht hier. Ja. Mit zwei Themen. Tatsächlich mal eine Drei, Stunde. So. Also sogar über eine Stunde vielleicht. Mit ein kurzer Text. Länger nicht. Ja. Sonst ist es immer so 45 Minuten. Ja, aber war gut. Hier bekommt man noch waren was halt, für sein waren halt gute Geld. Themen. Ja. Wir haben sonst auch ja, gute Themen, aber heute besonders gute besonders Themen. Besonders gut. Ist quasi sehr die schön. 1 plus mit Sternchen und Sönnchen im Hausaufgabenheft-Folge. Wow. Ja. Sticker-Smiley drauf. Ja. Papp. Ah, so ein Riech-Smiley. Kennst du noch super ekelhaft. Wo du dann so drüber gerubbelt hast, hast du nach Erdbeermilchshake gerochen. Wow, oder künstlicher Erdbeergeruch ist auch einfach, Geruch und Geschmack ist auch einfach beides so widerlich. Wolltest du mal mit auf meine aktuelle Arbeit kommen? Nee, danke. Erdbeer, Holunder, ja. Hibiskus. Aber Holunder finde ich nicht so schlimm wie Erdbeer. Ah, Holunder. Also so, wenn du den ganzen Tag mit künstlichem Holunderduft ja, umgeben bist, musst du schon bei Holundergeruch gern mal so dich übergeben. Ja. Mehrmals. In dem Sinne machen wir jetzt noch eine Flasche Hugo auf und wünschen euch eine wunderbare Woche bis zu unserer nächsten Folge. Nächste Woche. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.